Aiera, Aiera. Oder ob's vor linke Fies hast. Ihr zählt nicht, wer du bist und nicht auf was du stehst. Ihr zählt nur, dass du kommst und nicht magst. Großer Knabe, Junge, Schlauer oder Dumme, heute tanzen alle mit. Brave, freche Wilde, die Neien oder Heute, wir brauchen bloß Musik. Aiera! Yeah!